einen guten Tag zu haben, braucht man nicht unbedingt ein Kilo Koks. Um einen guten Tag zu haben, braucht man nicht unbedingt ein Kilo Koks. Ein bisschen Kokain, Gras, MDMA, lass mal heute einen drauf machen.